Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Am Mikrofon ist heute Ralf bei der Kellen. Guten Morgen, liebe Radiogemeinde. Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Aus den Archiven. Der größte Hit bei uns im Rundfunk ist der Sonnabendvormittag. Das wussten Sie als Fans der Sendung vermutlich schon länger. Der Mann, der uns das gerade noch mal bestätigt hat, ist der Berliner Schauspieler, Kabarettist und Autor Jo Herbst. Und der steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Was denn, richtig Kultur soll das werden? Aber natürlich, wobei der Deutschlandfunk Kultur zu ihrer Zeit noch der RIAS war. Radio am Puls der Zeit. Und immer für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Mit viel Musik und guter Laune und vor allem Kultur, das Geistige, zum Verkleben der Denkspalten. Das hätte ich nicht besser sagen können, aber nähern wir uns dem Mann doch chronologisch. Wie sagte der Philosoph Sokrates so richtig? Sprich, damit ich dich sehe. Also mit einem kurzen Abriss seiner Vita. Damit sie wissen, wofür sie Gebühren zahlen. Jo Herbst, geboren am 11. August 1928 in Berlin. Jo, hier. Entschuldigung, schon wieder dran oder improvisierst du hier? Nein. Will wissen, wo du geboren bist. Wo ich geboren bin? Ja. Gesundbrunnen, Nordberlin. Naja, also Westberlin, rüber nach Westen ist in Ordnung. Bereits 1948 spielte er eine Nebenrolle in Roberto Rossellinis neorealistischem Trümmerfilm Germania Anno Zero, Deutschland im Jahre Null. 2 Jahre später kommt es dann zu der für sein Leben vielleicht wichtigsten Entscheidung. Er tritt dem Kabarett Die Stachelschweine bei. Seit dem 4. Programm gehört er zur Stammmannschaft dieser Truppe, die sich aufschwingt, neben der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und dem Düsseldorfer Komödien zum einflussreichsten westdeutschen Kabarett der Nachkriegszeit zu werden. Dieter Hildebrandt, der wichtigste deutsche Kabarettist nach dem Zweiten Weltkrieg, äußert sich in dem Buch Verlängert 50 Jahre Lach- und Schießgesellschaft wie folgt. Für mich waren die Berliner Stachelschweine 10 Jahre lang das Beste, was auf dem Markt, was auf der Bühne war. Aber danach ging es leider Gottes nicht mehr gut weiter, wie noch zu Zeiten von Gruner, Pfitzmann, Wellmann, Jo Herbst, der Beste für mich. Das war ein unübertreffliches Ensemble. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Jo Herbst auch mit Mitgliedern des Hamburger Kabaretts die Bonbonniere gespielt, in dem auch Wolfgang Neuss auftrat. Wir hören jetzt die früheste Aufnahme von Jo Herbst, die sich im Archiv findet. Die Ode an die Regierung aus dem Jahr 1949. Der Text stammt von Eckhard Hachfeld, die Musik von Lothar Olias. Es singen die beiden späteren Stachelschweine Ingeborg Wellmann und Jo Herbst. Wir steuern hin und steuern her. Steuern her, steuern her. Man glaubt, nun geht es nimmer mehr. Immer mehr, immer mehr. Nun ist das Schiff auf Grund gesetzt. Grundgesetz, Grundgesetz. Wir stehen an den Pumpen jetzt. Pumpen jetzt, Pumpen jetzt. Rasch ist die Staatsidee montiert. Demontiert, demontiert. Es scheint, als ob's beinahe was wird. Na, was wird, na, was wird. Jetzt geht es mit der Arbeit los. Arbeitslos, arbeitslos. Die Exporteure warten bloß. Warten bloß, warten bloß. Bald werden Arm in Arm wir stehen. Arm wir stehen, Arm wir stehen. Und in den Friedenstempel gehen. Stempeln gehen, stempeln gehen. Die Völker alliierten sich. Irrten sich. Kein Gegensatz berührt sie nicht. Es rührt sich nichts, rührt sich nichts. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Einigkeit, Einigkeit. Dann wird Europas Pracht erneut. Ach der Neid, ach der Neid. Verständigung muss diesmal her. Diesmal höher, diesmal höher. Dann ist der Frieden ganz gewährt. Ans Gewehr, ans Gewehr. Man reicht sich unentwegt die Hand. Weg die Hand. Voll Liebe, Güte und Verstand. Unverstand, Unverstand. So lasst ans Werk uns untergehen. Untergehen, untergehen. Ach Gott, ist der Gedanke schön. Dankeschön, Dankeschön. Die Ode an die Regierung, deklamiert von Ingeborg Wellmann und Jo Herbst. Einiges von dem, was hier befürchtet wurde, wie zum Beispiel die Wiederbewaffnung, trat dann ja später tatsächlich ein. Als ich dieses Lied vor ein paar Jahren im Sonntagsrätsel spielte, meldete sich ein Hörer, der meinte, diese Nummer hätte er noch nie gehört. Dabei würde er sich eigentlich ganz gut auskennen im Werk seines Vaters. Das war Florian Herbst, der Sohn von Jo Herbst. Und der sitzt jetzt neben mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. In einem alten Programmheft der Stachelschweine habe ich gelesen, dass Jo Herbst zum Kabarett kam, weil er 1947-48 den Schwarzen Jahrmarkt von Günther Neumann gesehen hatte. Eine Kabarettrevue, in der Neumann die Nachkriegszeit als Mischung aus Schwarzmarkt und Rummelplatz darstellte. War der Schwarze Jahrmarkt wirklich so ein kabarettistisches Erweckungserlebnis für Ihren Vater? Also das Erweckungserlebnis bezüglich der Berufswahl meines Vaters liegt wahrscheinlich schon etwas früher, und zwar in der Kriegsgefangenschaft in einem Lager in Brandenburg, aus dem mein Vater zurückkehrte zur Familie mit den Worten: Ich will Schauspieler werden, woraufhin die Familie ein wenig geschockt war. Er hatte dann ziemlich bald nach dem Kriegsende Unterricht bei einem in Reinickendorf ansässigen Schauspiellehrer und Schauspieler Wilhelm Althaus. Von meinem Onkel Wilfried weiß ich, dass dann eine Aufführung von Drei Mann auf einem Pferd in Berlin mein Vater sehr begeistert hat und Namen von Bühnenkünstlern wie Rudolf Greving und Axel Manier für ihn eine wichtige Rolle spielten, die man heute aber nicht mehr findet, wenn man nach ihnen recherchiert. Der erste Auftritt meines Vaters auf einer Bühne war in den Kammerspielen Hermsdorf zu erleben. Dort spielte er das tapfere Schneiderlein, und da gibt es eine kurze Anekdote von der Premiere dieser Aufführung. Da saß also die Familie inklusive meiner Großmutter Margarete in der ersten Reihe, und meinem Vater hing sein spitzer Schneiderbart vom Kinn, weil der nicht gut genug befestigt war. Und meine Oma verbrachte wohl einen beträchtlichen Teil des Abends damit, sich ans Kinn zu klopfen, um meinen Vater auf dieses Malheur aufmerksam zu machen. Doch mein Vater war nur irritiert und verstand wohl nicht, worum es ging. Das war also ein Running Gag auf Familienfeiern, wurde immer wieder gerne erzählt. Also Günther Neumann, mein Vater hat den Schwarzen Jahrmarkt gesehen, die Originalfassung, und war davon sehr angetan, fand es ganz toll, das hat er mir selber erzählt. Und hat dann auch Günther Neumann kennengelernt persönlich, und da bestand wohl eine große gegenseitige Sympathie. Das führte dann letztendlich auch dazu, dass nach Neumanns Tod Tatjana Seiß, seine Partnerin, meinem Vater den letzten Notizblock von Günther Neumann schenkte, wo noch einige Skizzen für Szenen entworfen sind. Bei der Neuauflage vom Schwarzen Jahrmarkt 1974 spielte mein Vater ja dann mit. Im Hebbeltheater fand das statt, und das war für ihn ein Jugendtraum, der sich da erfüllte. So weit habe ich in Erinnerung, was er mir dazu sagte. Übrigens, der Sänger und Kabarettist Richard Herfeld ist gerade dabei, ein Günther Neumann-Programm umzusetzen, wo er auch eine Glanznummer meines Vaters aus der Neufassung wieder interpretieren wird. Sie haben schon gesagt, 1974 kam es dann zur Neuauflage des Schwarzen Jahrmarkts. Diesmal war eben auch Jo Herbst mit von der Partie. Und ich habe mal geguckt im Archiv. Am 11. September 1974 zeichnete der Rias die Vorstellung im Berliner Hebbeltheater auf. Und aus dieser Aufnahme hören wir jetzt Jo Herbst mit seiner Paradenummer Der Fakir. Früher war ich der berühmte Fakir von Jans Thiel. Aus ist heut mit Fakir, ich hab keine Nähe. Früher hängte ich mich auf an meiner Unterlippe, auch nicht mehr zu machen, ich hab keine Strippe. Früher trug ich auf dem Magen ein vollbeladenen Lieferwagen. Wo nehm ich den jetzt her? Die Produktion schreitet zwar fort, aber alles für'n Export, alles für'n Export. Früher war ich Hungerkünstler, leicht wie eine Feder. Das ist keine Kunst mehr, heute hungert jeder. Früher sperrte man mich ein in einen gläsern Kasten, ließ mich unter Aufsicht wissenschaftlich fasten. Heut ist kein Erfolg mit Fasten, zu viele sitzen selbst im Kasten. Und die deutschen Wissenschaft, da schleppt man fort. Eben alles für den Export, alles für den Export. So ist's heute überall von China bis nach Flandern. Jeder fabriziert Pfand, aber für die anderen. Jeder trägt sein Schärflein bei für fremde Paradiese, nur von wegen Devisen, denn es ist die Devise. Holzhäuschen mit kleinen Zimmern und Kanonen dazu, die sie zertrümmern. Und die kleinen Soldaten werden auf Wunsch geliefert mit an Bord. Eben alles für den Export. Alles für den Export. Der Kabarettist Jo Herbst als Fakir in Günter Neumanns Schwarzem Jahrmarkt. Nachdem Jo Herbst sich den Stachelschweinen angeschlossen hatte, wurde er neben Rolf Ulrich zum Hauptschreiber des Kabaretts, bevor später auch Leute wie Thierry für die Truppe schrieben. Vor allem als Duopartner war Jo Herbst sehr gefragt. Geradezu legendär sind seine Nummern mit Wolfgang Gruner. Und der kam quasi über Jo Herbst zu den Stachelschweinen. Zu Beginn der 1950er Jahre lernte Gruner bei der Schauspielausbildung Harald Juntke kennen. Juntke wiederum war ein Klassenkamerad von Jo Herbst und hatte ihn mit den Stachelschweinen gesehen. Juntke hat immer wieder gesagt, dass er über Jo Herbst überhaupt erst zur Schauspielerei gekommen ist. Die Paradenummer von Herbst und Gruner waren dann später die Hofsänger, mit der sie sogar auf Schallplatte Erfolg hatten. Zum 25-jährigen Jubiläum erklärte Rolf Ulrich, Stammschreiber der Stachelschweine, die Nummer so. Ja, und diese Szene war für 7 Minuten geschrieben, aber wenn nun 2 Komödianten so auf der Bühne stehen wie Gruner und Herbst, da gab es Tage, da dauerte die Szene über 20 Minuten. Die Hofsänger mit Wolfgang Gruner und Jo Herbst, eine Nummer, von der man nie wusste, wie lang sie denn nur eigentlich werden würde. Sag mal, Kollege, meinst du, dass dieser Hof was abwirft, ja? Na, das ist ja hier ein guter Hof. Das ist ein guter Hof. Ich meine, Patte de Terre gibt's ja nur die Suppe. Ja. Patte de Terre gibt's nur Suppe, aber weiter höher wird ja abgeworfen. Wird abgeworfen, ja. Manchmal bis zu einem Pinzier. Manchmal bis zum Fünfzier? Das ist viel. Das ist viel. Einmal hatte ich ja sogar 2 Mark. 2 Mark? Oh, Ost. Also. Du, ganz oben kommen manchmal mit Blumen. Blumen? Ja, mit Töpfen dran, natürlich. Ah ja, das ist ein Humorikhaus. Ja. Sag mal, Kolonelli, möchtest denn du nicht die große Anwichse bringen? Hm. Du hast doch den ungeheuren Bibber auf der Stimme. Ja, Mensch, aber Junge, ich bin doch völlig neu in die Gegend. Ja, aber das ist ja eine gute Gegend. Ja, aber ich weiß doch ja nicht, welche Tube ich hier drücke. Ach Mensch, zieh dir doch nicht immer so. Meinst du, wenn ich das gut will, ich mache Backen auf? Mach mal. Wenn du noch eine Mutter hast. Nein, Kolonelli, hab ich ja ausprobiert. Das mit die Mutter kommt hier gar nicht an. Kommt nicht an. Alles Eigentumswohnung. Ich meine, jetzt 2 Häuser weiter, da ist sozialer, da schlägt es ein. Ja. Ich würde hier mehr auf die Vornehmer arbeiten. Auf die Ehrliche. Auf die Momodische. Ja. Meine hochgeschätzten Damen und Herrschaften, wir bringen Ihnen unser grauenhaftes, bluterstarrendes Schicksal, was neulich so ja ein Gerichtsvollzieher von oben bis unten zu salzigste Tränen rührt, das Fuß gehört. Am Brunnen vor den Toren, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Die schlägt in seine Rinde so manches liebe Wurm. Es zog in Freund und Leide. Sieht eine Strümpfe von den Füßen, sagt er. Halt doch die Flamme, Junge! Mann. Du bist eine ganz altere Rotznase, was? Du schimpfst und schimpfst und schimpfst mit ihm, Mensch. Ich schimpfe auch auf ihm, ja. Warum streichst du bloß immer auf eine Seite rum, Mensch? Kann ich dir ganz genau so sagen. Auf die anderen ist ja auch nicht so los. Was soll's? Ja. Weißt du, wer du für mich bist? Nee. Mit deiner Jaie? Fidel Castro, weißt du? Und hier müssen wir rausgehen, da die Nummer an diesem Abend die 20-Minuten-Marke locker hinter sich ließ. Lieber Florian Herbst, wie war denn Jo Herbsts Beziehung zu Kollegen wie Wolfgang Gruner? Soweit ich es als Kind mitbekommen habe, hat sich in späteren Jahren zwischen Wolfgang Gruner und meinem Vater wohl eher eine Distanz ergeben, die sich auch erklärte aus dem Weggang Mitte der 60er Jahre meines Vaters von den Stachelschweinen, wo es um Konflikte, um die Ausrichtung der Truppe ging, nachdem sie ins Europacenter umgezogen war. Es war kurioserweise so, dass die Familien Gruner und Jo Herbst keine 50 Meter voneinander entfernt schräg gegenüber in der Westendallee wohnten. Ich kann mich aber kaum an Kontakte, trotz der räumlichen Nähe, erinnern, die dort zustande gekommen wären. Viel häufiger kann ich mich erinnern, dass mein Vater in Westend Georg Kreisler traf auf der Reichsstraße. Und da stand ich dann auch in verschiedenen Altersstufen zuhörend neben den beiden Männern. Ja, bei Georg Kreisler, da werde ich ja richtig neidisch. Also den hätte ich ja gerne als Zeitzeuge auch noch mal erlebt. War der so, wie ich ihn mir vorstelle, so der große alte österreichische Grand Seigneur des Kabaretts, der immer so ein bisschen von oben runterkam, oder war der dann total menschlich? Naja, ich war, wie gesagt, ein Kind und ich habe ihn als sehr groß erlebt. Ich erinnere mich an einen hellen Trenchcoat, der halt dann auch eine gewisse Länge hatte, weil es sich bei Kreisler um einen großen Mann handelte. Treffend beschrieben. Also so habe ich ihn auch erlebt. Grand Seigneurhaft und groß. Na gut, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Partner von Jo Herbst, nämlich Wolfgang Neuss. Die beiden kannten sich ja schon aus den gemeinsamen Programmen der Hamburger Haferstengels und der Berliner Stachelschweine. Neuss hat, was für ihn eher ungewöhnlich war, nur positiv von Jo Herbst gesprochen und ihn manchmal sogar ein wenig imitiert. Kurz vor seinem Tod sagte Neuss dann in einem Radiobeitrag: Der Jo Herbst, der ist nun absolut unsterblich. Ich nehme an, sein Sohn Florian hat den Geist mitgekriegt. Mal abgesehen vom Geist, lieber Florian Herbst, wie würden Sie denn die Beziehung Ihres Vaters und Wolfgang Neuss beschreiben? Soweit ich weiß, waren mein Vater und Wolfgang Neuss zu Beginn der 50er Jahre sehr gut miteinander befreundet, was sich auch darin ausdrückte, dass sie eine Zeit lang zusammen gewohnt haben im Grunewald, in der Douglasstraße, in der vor einigen Jahren aufwendig restaurierten Villa Erxleben. Irgendwann trennte sich auch diese Freundschaft. Womit das zu tun hat, konnte ich auch von meinem Onkel Wilfried nicht erfahren. Wolfgang Neuss wendete sich dann ja auch einem anderen Mann zu, freundschafts- und arbeitsmäßig, nämlich Wolfgang Müller. Ja, also irgendwie mein Vater ging und Wolfgang Müller kam. Ich erinnere mich, dass der Lebensweg von Wolfgang Neuss, wie er dann in späteren Jahren zu sehen war, von meinem Vater schon so ein bisschen mit Tendenz wahrgenommen wurde. Also, wie soll ich sagen, als eine Art Abwärtsbewegung schon. Also nicht wertfrei. Daran erinnere ich mich aus Gesprächen in der Familie. Und da schwang auch ein gewisses Bedauern mit, also nach meiner Erinnerung. Ich kann noch eine Begebenheit beisteuern, die im Zuge einer, man kann es vielleicht eine Prominentensause nennen, die wohl von Hans Rosenthal organisiert war. Das war eine gemeinsame Busfahrt von vielen Leuten aus Theater, Kultur, Radio, ich weiß nicht. Es war mein Vater mit seiner Familie, also meiner Mutter Sigrid und mir eingeladen unter anderem und auch Wolfgang Neuss. Er saß hinten auf der letzten Bank des Busses in der Mitte und ich drehte mich einmal nach ihm nach hinten um. Und als ich mich wieder meinem neben mir sitzenden Vater zuwendete, fragte ich ihn, wer denn die alte Indianerfrau da hinten sei. Dies war dann auch eine Geschichte, die immer wieder mal auf Familienfeiern zu hören war. Eine der frühesten Kollaborationen dieser beiden Ausnahmekabarettisten, nämlich eben Jo Herbst und Wolfgang Neuss, war die Rias-Reihe Schreibmaschine und Klavier. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Jahr 1951. Wolfgang Neuss und Jo Herbst mit ihrer Schreibklaviermaschine. Guten Abend, liebe Hörer, guten Abend, lieber Wolfgang. Heute haben wir es mit dem Zynismus. Na Junge, dir fehlt wohl Schlaf, was? Ja, ich hab 8 Tage kein Radio gehört. Na, da wollen wir mal wieder. Sehen Sie mal, liebe Hörer, an und für sich bin ich ja gar kein Rundfunksprecher. Nanu, keine Einwände? Ich bin also gar kein Sprecher fürs Radio und quatsche jeden Mittwoch hier in die Muschel, ja? Aber heute müssen Sie doch nur mal ganz deutlich hören, dass meine Stimme etwas leicht zittert. Also, dass sie ein bisschen vibriert, sozusagen unsicher hin und her schwankt, gell? Das liegt aber in keinem Fall an der Antifikation der Kontramedüse durch die Verkapselung der Antikalypse in der partiellen Negation einer realen Totalität. Oh nein, Liebhörer mein, nichts dergel, sondern... Was ist nichts dergel? Nichts dergleichen, sondern es liegt an einer einfachen, simplen Postkarte, die man uns hier hinschickte. Los, lies mal vor. An Schreibmaschine und Klavier. Es ist anzunehmen, dass Sie zu der Clique der Hotfans oder wie die Brüder sonst heißen gehören und in Ihrem Leben niemals Soldat waren. Für Sie wäre es höchste Zeit, dass die allgemeine Wehrpflicht Ihrer Arbeit als Rundfunksprecher ein Ende bereitet und man Ihnen mal richtig den Marsch blasen kann. Wir werden uns später Ihrer Sendungen erinnern. Ein Leugnen gibt es da nicht. Na und, lies mal die Unterschrift mit. Ein ehemaliger Berufssoldat. Anonym, feige. Und darum regst du dich so auf? Deshalb zittert deine Stimme so? Ja, freilich, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich treffe den mal irgendwo und komme ins Hilfsgefängnis Zehlendorf wegen Körperverletzung und muss dann dort selbst jeden Mittwoch ausbrechen, um rechtzeitig hier zur Sendung zu kommen. Macht doch unnötig Arbeit. Jo Herbst und Wolfgang Neuss auf Schreibmaschine und Klavier. Und wo wir schon bei Neuss sind, in dessen Film Wir Kellerkinder von 1960 spielt Jo Herbst ja die Rolle des Hofbräuhaus-Toilettenmannes Adalbert, der sich für Adolf Hitler hält und deshalb in eine Anstalt eingewiesen wird. Bei einer Art Therapieversuch an seiner alten Wirkungsstätte hört Adalbert von den wasserabschlagenden alten Kameraden so lange den Ruf nach einem neuen starken Mann wie eben Hitler, bis er ihn diesen gibt und schließlich wieder in der Einrichtung landet. Eine typische Neuss-Idee, die aber auch einen Widerhall in Jo Herbsts Biografie hat, wie ich von Florian Herbst weiß. Können Sie unseren Hörern das bitte mal erzählen? Mein Vater hat mir erzählt, wie er aus der Kriegsgefangenschaft freigekommen ist. Und die Geschichte hat sich folgendermaßen abgespielt. Er wurde von einem schwarzen GI unter der Nase mit etwas Kohle bemalt, so in der, wie der Berliner sagt, in der Rotzrinne. Und sein dunkles Haar wurde auch drapiert von diesem Soldaten. Und dann warf sich dieser amerikanische Soldat meinen Vater über die Schulter und rannte angeblich durchs Lager und rief, I caught Hitler, I caught Hitler. Dadurch entstand in dem Lager ein allgemeines Amüsement. Und das führte dann dazu, dass mein Vater großzügig freigelassen wurde. Und um an den Anfang unseres Gesprächs zu erinnern, danach kam mein Vater nach Berlin und sagte, er möchte Schauspieler werden. Das heißt, diese Rolle, die ihm Neuss dazu gedacht hat, das war vielleicht auch was Autobiografisches. Ja, das ist gut vorstellbar. Also das ist ja eine Geschichte, die sich gut erzählt. Und da die beiden nicht lange nach dem Krieg zusammenkamen, ist es wirklich nicht unwahrscheinlich, dass Wolfgang Neuss diese Story kannte, ja. Später hat ihr Vater dann auch in wichtigen Filmen der frühen Bundesrepublik mitgewirkt, wie zum Beispiel 1955 in Der Hauptmann und sein Held, dem einzigen Film, in dem er die Hauptrolle spielte, 1956 in Die Halbstarken, 1957 in Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull und 1958 in Das Mädchen Rosemarie. In diesem Film singt er oft im Tandem mit Mario Adorf die verbindenden Couplets, für die er auch als Textdichter verantwortlich zeichnete. Zwei davon hören wir jetzt: Die Liebe ist des Wunders schönstes Kind und Wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Freunde, wenn ihr glaubt, die Liebe ist ein Kirschenessen, so werdet ihr eines Tages schmerzlich erwachen und merken, dass ihr Steine im Mund habt. Oder keine Zähne. Wie schön, dass es uns gut geht, gelobt sei unsere Zeit. Wir sitzen wieder oben durch unsere Tüchtigkeit. Als wir am Boden lagen, da haben wir uns geschworen, wir kriegen alles wieder, was wir einmal verloren. Ja, die Blüten unseres Wunders leuchten hell im Neonlicht. Und versäumst du sie zu pflücken, bleibst du stets ein armer Wicht. Alle Wasser laufen in das Meer. Doch wird das Meer nicht voller. Aller Blödsinn und aller Ärger läuft in unseren Kopf. Und wenn uns auch das Wasser bis zum Halse steht. Wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben's über Nacht zum Wohlstand gebracht, wir spielen in Dur und nicht mehr in Moll. Ein Koffergerät, ein Starmix-Gerät, in jedem Haus hat ein Fernsehgerät. Brillanten an der Hand, Picasso an der Wand, mein Kampf haben wir leider verbrannt. Wir lieben Pomp und Hochfinanz, Reklame, Snopse und Arroganz und rechts ne Nerz und links ne Nerz und die Freiheitsglocke im Herz. Und weil sozial ist unser Sinn, da bauen wir noch ne Versicherung hin und rechts ne Bank und links ne Bank und managen uns dabei krank. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben Appetit auf jedem Gebiet und bringen's ihm nur auf ein Übersoll. Ein Konto diskret, ein Aktienpaket, vor Vorsicht, dass man nicht ans Falsche gerät. Wir leben nach der Uhr und platzt die Figur, wir beten für die Konjunktur. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben es geschafft aus eigener Kraft und finden uns selber famos. Einfach toll. Und links noch kaputt und rechts noch kaputt und liegt auch noch manche Bombe im Schutt. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch nicht voll. Noch lange nicht voll. Jo Herbst und Mario Adorf. In der Rückschau erscheint Jo Herbst vor allem als bevorzugter Sparringspartner der Stars des kabarettistischen Westberlins, also Gruner, Neuss etc. War Jo Herbst dann eher ein bescheidener Mensch? Wie würden Sie Ihren Vater da charakterisieren? Also diese Eigenschaft ist bestimmt mit ihm in Zusammenhang zu bringen. Ich erinnere meinen Vater als, wie soll ich sagen, cool und gelassen, so warmherzig cool, würde ich sagen. Und also mein Onkel Wilfried hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, dass Jo Herbst besonders beliebt war, nicht nur beim Publikum und bei Zuschauern, sondern auch bei Kolleginnen und Kollegen, insbesondere bei Jüngeren, aufgrund seiner großen Herzlichkeit und Kollegialität. An dieser Stelle passt vielleicht auch noch eine Erinnerung meiner Mutter Sigrid. Sie weiß noch ganz genau, dass mehrere oder auch viele Kolleginnen und Kollegen meinen Vater pflegten, den deutschen Buster Keaton zu nennen. Und wenn man sich Buster Keatons Darstellungsstil und Ausstrahlung vor Augen hält, dann ist ja da auch eine gewisse Zurückgenommenheit zu beobachten vielleicht. Das passt auf meinen Vater, ja. Ja, kann ich so nachvollziehen, auf jeden Fall. Auch als Sänger trat Jo Herbst häufiger in Erscheinung. So auch in dem für den Rias geschriebenen Funkkabarett Heiße Berliner vom Juni 1954. Hier hat ein junges Paar den Neubau-Blues. Jeden Abend treffen wir uns beide, meine Braut und ich. Durch die Straßen schlendern wir dann beide, Ottokar und ich. Auf einem Platz, da bleiben wir stets stehen, meine Braut und ich. Und beginnen dann so viel zu sehen, Ottokar und ich. Siehst du dort den letzten großen Stern vom großen Bären? Mhm. Dort wird unsere Wohnung Guten Tag dir sagen. Und daneben gleich, wo jetzt der alte Mond, wirst du mich dann über unsere Schwelle tragen. Ja, wo die Wolke steht, dort ist unser Balkon. Und die kleine Küche wird daneben liegen? Und der bunte Stern, der wird dann noch ein Raum, wo wir beide unseren Jungen... Nein, Mädchen wiegen. Jeden Abend schauen wir in die Sterne. Und sie sind für uns nicht weit, die sind ganz dicht. Dichter als die Steuer, als der Alltag. Dichter noch als dein. Nein, dein Gesicht. Stellen die Möbel in die Schlafraumstätte, Ottokar und ich. Streichen sehr dezent auch die Toilette. Meine Braut und ich. Spielen Klavier tagtäglich unbestritten. Ottokar und ich. Bis die Nachbarn uns um Ruhe bitten. Meine Braut und mich. Eines Tages werden unsere Kinder Masern haben. Und mit 14 hast du sie dann aufzuklären. Und den Weihnachtsbaum, wo stellen wir den hin? Oh, dichter an den Mond. Nö, an den großen Bären. Später werden unsere Kinder konfirmiert. Himmlisch wäre es, einen Hund sich anzuschaffen. Pass nur bei den Kindern mit der Liebe auf. Dass sie sich nicht auch so rasch wie wir vergaffen. Jeden Abend schauen wir in die Sterne. Und sie sind für uns nicht weit, die sind ganz dicht. Dichter als die Steuer, als der Alltag. Dichter noch als dein. Nein, dein Gesicht. Ach, Verzeihung, wenn ich störe, aber warum sehen sie denn immer in den Mond? Ist da was Besonderes? Ja, natürlich. Etwas, worauf wir schon seit 2 Jahren warten. Ach nee. Ja. Und das ist im Mond? Nee, nee, aber im 7. Stockwerk oben. Wieso denn? Aber hier ist doch ja nichts. Ja, aber nächste Woche geht das los hier, nicht? Und in 3 Monaten, da steht dann das Haus. Mit unserer kleinen Wohnung. Ach so, Verzeihung, da habe ich mich ja geirrt, ne? Na, dann machen Sie mal ruhig weiter, ne? Bloß hoffentlich erleben Sie keine Mondfinsternis. Jeden Abend schauen wir in die Sterne. Und sie sind für uns nicht weit, die sind ganz dicht. Dichter als die Steuer, als der Alltag. Dichter noch als dein. Nein, dein Gesicht. Vom Juni 1954. Jeden Abend treffen wir uns beide. Jetzt war Jo Herbst aber ja nicht nur Sänger und Kabarettist, er war auch ein guter Komiker. Da sind wir jetzt wieder bei Buster Keaton. Also das, was man heute einen Comedian nennen würde. Hier hören wir ihn jetzt mal in einem frühen Sketch und mal wieder als typischen Berliner. Herr Menzler, ich kann ja mal fragen. Ne? Schön, bitte, vielmals, ist hier frei? Ja, bitte. Bis der Mieze, ihr könnt platzen. Ja. Du. Und der Dicke, Liebe, das war's, was ich dir noch sagen wollte. Herr Ober, 2 Mullen und ein Korn. Oder möchte Ober scharfet? Ich hab ja dir. Willst du damit sagen, dass du mir auch liebst? Weißt du doch, ich liebe dir. Ich liebe dich. Was ist los? Ich liebe dich. Du Erwin, der meint dir. Nein, dich. Dich. Mir? Aber ich was hab ich? Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich dazu, meine Braut zu duzen? Entschuldigen Sie, ich bin Lehrer der deutschen Sprache an der Knabenoberschule in Neukölln. Ja, und wenn Sie der Kaiser von China wären, das ist meine Braut und die liebt mir. Nein, die liebt mich. Sag mal, was sagst denn du dazu? Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber Sie werden mir gleich kennenlernen. Sie werden mich gleich kennenlernen. Du kick dir den Hänfling an, du Mieze. Komm mal her, halt mal meine Jacke. Wissen Sie was, mein Herr? Ich stoße ihn jetzt aus dem Anzug. Ich stoße Sie aus dem Anzug. Sie mir? Manometer, Manometer. Leute, gibt's die gibt's ja nicht. Da kann man nur sagen, Herr, kick dich dein Volk an und tue mich nicht so wie ihn. Jo Herbst als Halbstarker mit Berliner Schnauze in einem undatierten Fundstück aus dem RIAS-Archiv. Den Ur-Berliner hat er ja oft gegeben, wobei sich die Frage aufdrängt, ob er das freiwillig tat oder ob er da irgendwann vielleicht auch mal den Stempel einfach weg hatte. Florian Herbst, war das seine Lebensrolle oder hat er sich da vielleicht auch eher eingeengt gefühlt? Ich glaube nicht, dass die Verbindung mit Berlin für ihn mit irgendeinem Leidensdruck verbunden war. Mein Vater fühlte sich Berlin sehr verbunden und er liebte die Berliner und Berlinerinnen und den spezifischen Berliner Humor und Geist und fühlte sich auch als Teil wahrscheinlich dieser Tradition, die bis heute fortlebt. Und ich kann mich auch erinnern, dass er gerne eintauchte in Situationen, wo das Berlinische auch ausführlich vorkam. Zum Beispiel auf dem Weg zum Olympiastadion in Westend. Dort befindet sich ja in der Olympischen Allee auf der Seite des Waldfriedhofs Heerstraße eine Currywurstbude. Und dort stand ich oft mit meinem Vater und hörte zu, wie er mit dem Wirt und den Gästen sprach. Und dass das nicht alles in Hochdeutsch stattfand, kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, ziemlich gut sogar. Zu seinen Rollen bei den Stachelschweinen wurde Jo Herbst zum 25-jährigen Jubiläum vom RIAS-Reporter Peter Schulz befragt. Und da gab er eine überraschende Antwort. Die Stachelschweine, meine Damen und Herren, sind ja im Herbst gegründet worden. Am 30. Oktober 1949. Und diese Gründung im Herbst war vielleicht ein Fehler oder aber ein Glückstreffer, ganz wie Sie wollen. Denn die Stachelschweine und der Name Herbst zieht sich durch dieses Kabarett. Und der erste der Herbste sozusagen, nämlich der Jo, sitzt jetzt hier an unserem Tisch. Ja, die Geschichte der Brüder Herbst ist eine komplizierte und verwirrende Geschichte, Jo. Aber ich glaube, wir können es versuchen, in einer kleinen Welturaufführung diese Geschichte der Herbste einmal zusammenzubringen. Ja, die ist gar nicht so verwirrend. Erst bin ich bei den Stachelschweinen gewesen, dann habe ich meinen Bruder Dieter als Bühnenbildner nachgeholt. Er hat auch das Emblem der Stachelschweine entworfen. Und dann wurde es ja Zeit, den Jüngsten, den Wilfried, der auch Schauspieler wurde, auf die Stachelschweinbretter zu holen. Der Wilfried hat vorher bei den Wühlmäusen gespielt, jetzt spielt er bei den Stachelschweinen. Ich habe zeitweise dann bei den Wühlmäusen gespielt. Naja, ist doch ganz einfach. Ein Herbst ist eben immer dabei. Ja. Ja. Auf Ihre Zeit, Jo Herbst, zurückzukommen, was haben Sie eigentlich am liebsten gespielt bei den Stachelschweinen? Bei den Stachelschweinen, alte Opas und Kinder. Nicht? Ich erinnere mich noch an eine alte Groschenszene, also wo der Westgroschen zum Ostgroschen 1:4 stand. Damals. Ja, das wollen wir uns mal anhören, meine Damen und Herren. Der kleine Jo und das große Geld. Lieber Onkel, Sie haben Sie nicht vielleicht für 4 Ostgroschen einen Westzehner? Mir fehlt nämlich noch ein Westzehner, um nach Hause zurückzufahren nach Lichtenberg in Ostsektor, wo meine Mutti wohnt. Und die grämt sich doch so, wenn ich fast dunkel wäre, nicht zu Hause bin, grämt sie sich doch so. Na, du, stimmt das auch? Großes Ehrenwort ohne Fuß hochheben, Onkel. Na komm, Jast, dein Groschen, da? Oh, danke schön, Onkel, hier sind die 4 Ostgroschen. Ja, nur behalt man schon. Los, Dalli nach Hause zum Muttern. Der Kunibert aus Lichtenberg, der dankt für dieses gute Werk. Dankeschön, Onkel. Hallo, OS! Eduard Maria. Na, du kennst doch die Hans. Ich kann dir Dinge erzählen. Kleiner Bursche, was will er denn hier? Bube. Ach, Sie lieben zwei Onkels, ihr. Haben Sie nicht vielleicht für 4 Ostgroschen einen Westzehner? Mir fehlt nämlich noch ein Westzehner, um nach Hause zurückzufahren nach Lichtenberg in Ostsektor, wo meine Mutti wohnt. Und die grämt sich doch so, wenn ich fast dunkel werde, nicht zu Hause bin, grämt sie sich doch so, meine Mutti. Oh, nach Lichtenberg in den Ostsektor. Ist ja tragisch, Moment, hast du vielleicht einen was Zähler? Machen wir da? Mein Gott, diese Zeiten. Eben. Wenn ich da an Cottbus denke, Blumen, Autogramme, dumme kleine Mädel. Entzückende Zeiten, ja, da war da was los. Ja, hast du eine Mark, mein Junge, da kannst du dir ein paar Brötchen kaufen, Würstchen, was du gerne möchtest. Oh, Onkel, und hier sind die 4 Ostgroschen. Ach Gott, behalt sie ruhig, ich habe jetzt sowieso keine Verwendung dafür. Der Kunibert aus Lichtenberg, der dankt für dieses gute Werk. Der Kunibert greift in den Rock, er möchte eine Wurst von Bock. Kleiner, komm doch mal her, du kommst hier noch richtig, du. Luft doch mal rüber da in den Tabakladen, da ist noch Licht. Ja, wechsel mir noch mal 10 Mark in Kleingeld. Möglichst Groschen, ja, ich brauch hier dringend Kleingeld. Nee, das ist ein Stück Wurst, aber Dalli, Tag, Herr Doktor. Für 10 Mark willst du Kleingeld haben? Ja, genau dieses. Das kannst du von mich kriegen, ich wollte sowieso Feierabend machen. Ja. Sekunde. Hallo, stimmt das doch? Das stimmt, ha, genau. Was drüber ist, kannst du das Jahren für kaufen. Na, danke, auch noch. Woll ich dir noch sagen, du. Mhm. Mit 4 Ostgroschen und ein bisschen Geduld, ja, kannst du eine ganze Wurstfabrik aufmachen. Tschüss. Der Kunibert aus Lichtenberg. Jo Herbst spielte hier einen minderjährigen Gewinnler an der deutsch-deutschen Trennung. Eine der ernsthaftesten Rollen bei den Stachelschweinen spielte Jo Herbst 1961 in dem Programm Schwarz-Weiß-Tod, das ganz unter dem Eindruck des Mauerbaus stand. Die Szene, in der er neben Achim Striezel und Joachim Röcker auf der Bühne stand, gehört für mich zum eindrucksvollsten, was ich von ihm in den Archiven gefunden habe. Unsere Genossen, die geben's denn heute aber drüben wieder, was? Ja, die werden ganz schön spucken da drüben. Und dabei ist es erst der Anfang. Bis zum Ende des Jahres, da werden wir dieses Agenten- und Spitzelnest West-Berlin noch ganz schön ausgeräuchert haben. Ja, es wurde aber auch Zeit. Hast du auch bis 10 Uhr Wache? Ja, noch eine halbe Stunde. Bist neu hier, was? Ja, ich stand früher an der Bernauer Straße. Ja, ich stehe schon seit 2 Wochen hier, aber heute zum letzten Mal. Morgen, da kommen wir an einen neuen Einsatzort. Ja, wir werden auch abgelöst. Wir kommen nach Jüterbog, werden an Schützenpanzern ausgebildet. Mhm. Was bist du denn vom Beruf? Ich bin Schlossergeselle in Grünau. Ich stamme aus Angermünde. In 4 Monaten ist meine Dienstzeit zu Ende. Wer war denn das? Das? Das war der Bauführer von den Genossen, die hier die zweite Mauer ziehen. Und was macht er hier nachts? Und nachts kommt doch das Material. Mhm. Ja, dann steht's hier ja bald. Dann kommt keiner mehr rüber. Nein, keiner mehr. Dann mach's mal gut. Ich geh mal in die Ecke, guck mal, ob die Armee schon Verstärkung angebracht haben, nicht? Ist pass gut auf, ja? Ist gut, Genosse Unteroffizier. Ach du, hör mal. Du schießt doch, wenn hier jemand türmen will. Natürlich, auf jeden. Na, dann pass mal gut auf. Dieser Bursche wollte mich aushorchen. Keinen Schuss würde ich abgeben. Aber auf mich würde der bestimmt schießen, wenn ich über die Mauer wollte. Die Typen kenne ich. Dabei wäre es ganz einfach. Ein Klimmzug und man wäre drüben. Drüben. Da gibt es keine Selbstverpflichtung, keine Hausobmänner, Spitzel, Parolen an den Wänden. Ach, wenn bloß die Mauer und die verdammte Angst nicht wäre. Aber starrst du so in der Gegend? Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Worüber? Ja, nachgedacht, wie glücklich wir sein können, dass unser Genosse Ulbricht hat diese Mauer errichten lassen. Endlich haben diese Agenten, Menschenhändler und Kopfjäger eine Abfuhr erhalten. Aber du wolltest doch nach den Amis gucken. Nein, ich bleibe noch eine Weile hier und beobachte den Bauführer. Der Junge, der ist ein bisschen undurchsichtig. Außerdem hat der Stacheldraht hier an der Stelle der Mauer nicht ganz gereicht. Ja, es wird Zeit, dass die zweite bald steht. Ach du, hör mal. Ne? Beide brauchen wir aber nicht hier zu stehen. Ich vertritt dir mal ein bisschen die Beine da hinten. Ist gut. Ausgerechnet heute müssen Sie diesen scharfen Hund hierher schicken. Der legt einen doch glatt um. Diese Burschen haben doch kein Gewissen. Warum warte ich, Idiot, auch 2 Wochen? Ein Sprung und man ist drüben. Heute ist meine letzte Chance. Noch nicht mal 20 Meter und vorbei ist es mit der Bespitzelung, der Angst, der ewigen Lüge. Wenn ich in dem Torbogen da drüben wäre, da hätte ich es geschafft. Was steht da? Das Musizieren auf dem Hof ist verboten. Wer wird da heute noch musizieren, wo er die Mauer vor der Nase hat? Verdammt nochmal, ich habe höchstens noch 20 Minuten. Ich muss es jetzt probieren. Der Junge wird ja nicht gleich wiederkommen. Der Bauführer? Ja, wo ist denn der Bauführer? Ist ja auch egal. Ich brauche ja nur 10 Sekunden. 10 Sekunden. Na, ist was? Was soll denn sein? Du sollst ja doch die Füße vertreten. Der Genosse Leutnant hat gesagt, ich soll auf meinen Posten zurückgehen. Was, der Genosse Leutnant ist da? Ja, er kontrolliert die Posten. Verdammt! Was heißt verdammt? Wenn er verdammt heißt verdammt, ich kann den Kerl nicht riechen. Hat er dich schikaniert? Willst du mich aushorchen? Wie käme ich denn dazu? Na also. Du, warum schießt du auf einen, der türmen will? Warum nicht? Na, vielleicht, weil er ein Mensch ist. Ein Mensch, der dir nichts getan hat. Unser Arbeiter- und Bauernstaat muss von solchen Elementen... Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Sei mal ganz offen. Wieso denn? Ich kenne dich ja gar nicht. Ich heiße Oskar Müller. Ich will Chemiker werden. Aber ohne Verpflichtung zur Volksarmee gibt es kein Studium. Ich gehöre keiner Partei an, keiner Organisation. Warum erzählst du mir das alles? Damit du mich kennenlernst. Und dann? Damit du mir vertraust. Ich vertraue niemandem, nicht mal mir selbst. Arme Schwein. Wieso? Man kann nie enttäuscht werden. Hast du das in der FDJ gelernt? Ja. Etwas muss man ja in 7 Jahren lernen. Dich kotzt die FDJ also an. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht, sag es ruhig. Wenn du mich reinlegen willst, musst du dir einen anderen aussuchen. Und lass doch mal endlich dieses verdammte Misstrauen. Misstrauen ist das Fundament unseres Staates. Menschenskind, so glaub mir doch nur mal eine Minute. Ich glaube nur an Tatsachen. Tatsache ist die Mauer vor mir, ein Unteroffizier neben mir und die Tatsache, dass ich in 10 Minuten abgelöst werde. Du warst wohl marxistischer Musterschüler, was? Nee, aber ich bin nicht blöd. Idiot. Was will er von mir? Will er türmen? Aber bisher hat er sich noch mit keiner Silbe verraten. Oder will er mich prüfen? Aber ich biete ihm keine Chance. Ja, aber warum sollte er mich prüfen? In 10 Minuten gehen wir auseinander und sehen uns nie wieder. Zeugen hat er auch nicht. Also meint er es ernst. Er will türmen. Also gut, ich will dir 1 Minute vertrauen. Warum 1 Minute? Erstens hast du es selber gesagt und zweitens brauchen wir nicht länger, um über die Mauer zu kommen. Ich verstehe dich nicht. Ja, du willst es doch. Ich habe nichts gesagt. Aber gedacht hast du es die ganze Zeit, wie du auf Wache stehst. Und wenn es so wäre? Ja, vielleicht mache ich mit. Ja, vielleicht, vielleicht. Du hast doch gesagt, ich soll dir vertrauen. Ja, das war vorhin, das ist jetzt vorbei, jetzt schießt du vielleicht. Ja, und wenn ich mein Gewehr hier hinlege? Also gut, dann leg es hin. Du aber auch. Hast du Angst, dass ich dich reinlege? Ach, du kannst mich nicht reinlegen. Wir sind ohne Zeugen und hier stände Meinung gegen Meinung. Aber wenn ich ohne Gewehr wäre, dann könntest du mich erschießen wie einen Republikflüchtigen. Das Recht wäre auf deiner Seite. Potz, da kommt jemand. Er meint es bestimmt ernst. Er will auch türmen. Wie lange haben wir noch Zeit? 3 Minuten etwa. Die letzte Möglichkeit. Ich muss es wagen, egal ob er mitmacht oder nicht. Also gut, ich lege mein Gewehr. Das hätten wir schon eher haben können. Wer springt zuerst? Ich hebe dich hoch. Los, halt! Was macht ihr da? Los, Genosse Bauführer, was soll denn das? Bauführer, ich bin vom Staatssicherheitsdienst. Na und? Wir wollten nur den Stacheldraht hier festmachen. Ja, der ist an dieser Stelle besonders locker. Deshalb ist die Stelle auch besonders günstig zum Turm. Aber Genosse, wer denkt denn an so? Hände weg von Waffen! Wann werdet ihr abgelöst? In 1 Minute. So lange bleibt ihr hier stehen und rührt euch nicht vom Fleck. Aber Genosse, wenn ich dir sage, dass wir nicht weiter... Quatsch da nicht so viel, du hast nachher noch genug Zeit zum Reden. Ja, du hast recht gehabt. Das Misstrauen ist das Fundament unseres Staates. Achim Striezel, Joachim Rücker und Jo Herbst in der Mauerszene vom November 1961. War Jo Herbst privat eigentlich ein sehr ernsthafter Mensch? Wie haben Sie Ihren Vater erlebt? Also ich erinnere meinen Vater oft auch mit ernster, konzentrierter Miene gesehen zu haben. Und ich weiß, dass ihn ein zentrales Thema der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zeitlebens beschäftigte, die nationalsozialistische Herrschaft. Mein Vater hatte die am eigenen Leib auch erfahren in einigen Aspekten. Er wurde als einer von 3 Berliner Jungen pro Jahr für die sogenannte Reichsschule in Feldafing ausgewählt, was dazu führte, dass er in den Schulpausen, wenn er nach Berlin kam, der Familie sagte, dass er Wehrbauer werden wollte. Ein nationalsozialistischer Begriff, der die Zeit nach dem Endsieg, wie es hieß, betreffen sollte und quasi sowas wie bewaffnete Landwirtschaft in erweitertem Lebensraum beschrieb. Mein Vater hat auch Kriegserfahrung, er war Flakhelfer. Und ich erinnere mich besonders an eine Erzählung von meinem Vater, an die ich häufig denken muss. Ich war ungefähr 10 Jahre alt. Da begleitete mich Jo zu meinem Leichtathletiktraining. Ich war im SCC Charlottenburg, Sportclub Charlottenburg. Das Training fand in der warmen Jahreszeit im Mommsenstadion statt. Und da gab es diesen unwirtlichen Weg aus Westend über die Jaffee-Straße in Richtung Stadion. Und da hat mir mein Vater immer viel erzählt, hat mir Filme erzählt, die ich nicht sehen durfte, weil sie zu spät liefen. Und einmal erzählte er mir etwas und veranschaulichte mir die Bestialität und Grausamkeit nationalsozialistischer Verbrechen. Er berichtete mir aus seiner Kenntnis, dass SS-Leute aus ihrem Wunsch heraus, sich über andere zu stellen, es für eine gute Idee hielten, Lampenschirme mit Menschenhaut zu beziehen, mit Haut von Menschen, die sie selber ermordet hatten. Ich habe oft daran gedacht und mich gefragt, warum er mir das erzählt hat. Jedenfalls ist mir klar geworden, dass das eine Entscheidung ist, einem 10-Jährigen das zu erzählen. Und er hat sich dafür entschieden. Ja. Was mir zum Schluss noch zu der Frage nach der Ernsthaftigkeit meines Vaters einfällt, ist eine überbrachte Einschätzung eines Weggefährten. Ronald Rocho war Geschäftsführer bei den Stachelschweinen in den 60er und 70er Jahren und hat meinen Vater dort auch erlebt. Und Ronald Rocho nahm Kontakt auf, weil er ein leidenschaftlicher Sammler und Aufbauer eines Stachelschweinearchivs war, das er übrigens dem Stadtmuseum Berlin übergeben hat. Ronald Rocho ist verstorben mittlerweile. Er erzählte mir, dass mein Vater für ihn und für andere die ethische Instanz der Stachelschweine gewesen sei. Und das wird man vielleicht nicht ohne ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit. Da die Sendung jetzt auf die Zielgerade einbiegt, lieber Florian Herbst, was würden Sie denn sagen? Was aus dem Schaffen Ihres Vaters hat die Zeit am besten überdauert? Und gab es vielleicht auch was in seinem Schaffen, auf das Jo Herbst besonders stolz war? Was die Zeit am besten überdauert, fällt mir schwer einzuschätzen. Ich würde vermuten, dass es die großen Spielfilme sind, an denen er mitwirkte. Ich denke da besonders an das Mädchen Rosemarie, wo er ja auch für die Couplet-Texte verantwortlich zeichnete. Für Wir Kellerkinder von Wolfgang Neuss und Der Hauptmann und sein Held, den Film, den Sie erwähnt haben, in dem mein Vater die Hauptrolle spielte. Und dieser letztgenannte Film könnte sein, dass das der Film ist, der meinem Vater besonders wichtig war, nicht nur, weil er da diese herausragende Rolle hatte, sondern weil es sich dabei um einen Antikriegsfilm handelte. Dann vielen Dank, lieber Florian Herbst, dass Sie bei uns im Studio waren und über Ihren Vater gesprochen haben, den viele seiner Kollegen ja für einen ganz großen des deutschen Nachkriegskabaretts hielten. Wir beide haben uns ja über Sonntagsrätsel kennengelernt, deshalb ist es vielleicht passend, wenn wir die Sendung beenden mit einer Nummer aus dem Jahr 1969, in der Jo Herbst eine Nummer von Willy Kollo singt, und zwar im Duett mit Werner Haß, also dem Erfinder des Sonntagsrätsels. Grüß Gott, was machen Sie? Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wünsche ich noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut und bis bald. Wenn sich zwei Herren begegnen auf einem Großstadtplatz, dann kann es sogar regnen. Die machen einen Schwatz. Sie kennen sich kaum beim Namen, sie kennen sich nur von fern. Es klatschen nicht bloß Damen, es klatschen auch die Herren. Grüß Gott, ja, was machen Sie? Ach, ich komm grad von der Reise. So. Und das Hotel Garni war ein Traum, wie auch die Preise. Wie hieß denn das Hotel, das Ihrem Traum entsprach? Ich guck nachher zu Haus mal auf dem Handtuch nach. Na denn, auf Wiedersehen. Was macht Ihre Frau Gemahlin? Ach, mit der will's gar nicht gehen. Die ist böser als der Stalin. Ich sprech kein Wort mit ihr, und zwar von Ostern an. Nur keine Sorgen, sie kommt auch mal wieder dran. Grüß Gott, ja, was machen Sie? Na, Sie schauen mich ja so fremd an. Das tun Sie sonst doch nie. Heute haben Sie so ein schönes Hemd an. Das merken Sie erst jetzt. Das Hemd, das ich heute trag, das trag ich mindestens 3 Wochen jeden Tag. Na denn, auf Wiedersehen. Waren Sie nicht gerade im Gefängnis? Oh ja, das war nicht schön. Heute wird Jugend zum Verhängnis. Sie fühlen sich jung noch heut, auch Sie werden langsam alt. Ja, ich, doch jung ist leider noch mein Rechtsanwalt. Ja, grüß Gott, ja, was machen Sie? Ach, ich suche eine Wohnung. Was, jetzt um 5 Uhr früh? Ja, Sie kriegen eine Belohnung, wenn ich die Wohnung finde. Was jetzt im Dämmerlicht? Ich suche meine eigene und ich find sie nicht. Na denn, auf Wiedersehen. Hallo, können Sie mir was borgen? Nein, das wird heute nicht gehen. Ich hab selber große Sorgen. Ich hab beim Rennen verloren 300 Mark und 10. Das kommt vom Rennen, man soll lieber langsam gehen.